Erster, wir arbeiten mit Gott zusammen. Wir bitten euch, macht Gottes Geschenk nicht wertlos. Zweiter, Gott sagt, ich habe dich gehört, als die Zeit gut war. Ich habe dir geholfen, als du gerettet wurdest. Jetzt ist die gute Zeit. Jetzt ist der Tag der Rettung. Dritter, wir wollen, dass niemand etwas Schlechtes an unserer Arbeit findet. Darum tun wir nichts, was andere ärgert. Vierter, wir zeigen durch alles, dass wir Gottes Helfer sind. Wir haben viel Geduld. Wir haben Probleme und Angst. Fünfter, wir wurden geschlagen, waren im Gefängnis und hatten Unruhe. Wir haben hart gearbeitet, nicht geschlafen und gefastet. Sechster, wir sind ehrlich, verstehen viel und sind geduldig. Wir sind freundlich, haben den Heiligen Geist und lieben ohne Falsch. Siebter, wir sagen die Wahrheit und haben Gottes Kraft. Wir kämpfen mit Gottes Waffen für das Gute. Achter, man ehrt uns oder beschimpft uns. Man sagt Gutes oder Schlechtes über uns. Man sagt, wir lügen, aber wir sagen die Wahrheit. Neunter, man kennt uns nicht gut, aber man kennt uns doch. Wir sterben fast, aber wir leben. Wir werden bestraft, aber nicht getötet. Zehnter, wir sind traurig, aber immer fröhlich. Wir sind arm, aber machen viele reich. Wir haben nichts, aber alles. Elfte, Leute von Korinth, wir reden offen mit euch. Unser Herz ist weit für euch. Zwölfter, wir haben genug Platz für euch in unserem Herzen. Aber ihr habt nicht genug Platz für uns in eurem Herzen. Dreizehnter, macht es auch so für uns. Ich rede mit euch wie mit meinen Kindern, macht euer Herz weit für uns. Vierzehnter, geht keine Verbindung mit Leuten ein, die nicht an Gott glauben. Was haben das Gute und das Böse gemeinsam? Was haben Licht und Dunkelheit gemeinsam? Fünfzehnter, was haben Christus und der Teufel gemeinsam? Was haben Gläubige und Ungläubige gemeinsam? Sechzehnter, wie können Gottes Tempel und Götzen zusammen sein? Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Gott hat gesagt, Siebzehnter, geht weg von diesen Leuten. Trennt euch von ihnen, sagt der Herr. Fasst nichts Unreines an. Dann werde ich euch annehmen. Achtzehnter, ich werde euer Vater sein, und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein, sagt der Herr, der über alles Macht hat.